Deutschlandfunk, Rock etc. Seit rund 20 Jahren gibt es eine deutsche Band, die sich Dissidenten nennt. Die Gruppe ist berühmt, im wahrsten Wortsinn sogar weltberühmt, denn ihre zahlreichen Reisen führten die Musiker nach Indien, nach Südamerika, in den arabischen Kulturraum. Die Dissidenten fahren regelmäßig dorthin, nicht nur um Konzerte zu geben, vielmehr um mit den Musikern vor Ort intensiv zu arbeiten. Der oft gebrauchte Begriff Weltmusik scheint für die Musik der Dissidenten wie geschaffen. Sebastian Bergon macht bei einigen Stationen der 20-jährigen Reise Halt.